FM 4. Laboum Deluxe. Hallihallo, einen schönen guten Abend, wie ihr hört, krächzt euch da eine Stimme entgegen. Wer ist das? Wer ist das wohl? Na gut, die liebe Nathalie Brunner hätte eigentlich heute ans Mikrofon sollen, aber die hat zu Hause andere gesundheitliche Probleme, nämlich eher mit dem Magen-Darm-Bereich. Ganz, ganz liebe Grüße und gute Besserung. Und deswegen gibt es hier heute super, super Wahnsinnsunterstützung als Auftakt fürs Jahr 2019. An den Turntables erstens mal Slack Hippie, unser alter Profi. Und am Mikrofon meiner einer. Und ich verrate euch nicht, wer Sebastian Schlachter. Und vor allem unsere liebe Nadine Kobina, also known as die Zuckerlkettenfrau. Schönen Abend, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir begrüßen das Jahr 2019 und hören hier schon im Hintergrund die erste Nummer, die gespielt wird von unserem lieben Slack Hippie. Und zwar ist das Music by Gallegos und die Nummer heißt Beach Feed von Benefit Pies Records. We'll be right back. abkühlt. Deine Sendung gegen die Verkühlung. FM4 Labum Deluxe. Und das erwartet euch in der heutigen Sendung. Und zwar gibt's heute eine Premiere hier bei uns auf FM4 Labum Deluxe. Und zwar mit Globalize Yourself Stereo, die Mixshow aus Südafrika, die gehostet wird von Xolaiza Xi Chomela. Davor gibt's auch noch eine Episode von Joyce Moniz und Friends, und zwar die 16. und die erste in diesem Jahr. Und diesmal ist DJ Schwa dabei, der DJ aus Prag, aus Tschechien. Und davor gibt's auch noch zwei Gäste, die wir heute einladen. Wir fangen an um 22 Uhr, also in einer guten Stunde, mit DJ Hauswein. Und das ist die Zara Khan, eine DJ aus Wien, die pakistanische Wurzeln hat und irische. Und danach geht's dann weiter mit DJ Reza. Ja, das erwartet euch. For your brain, your soul and your feet. Labum Deluxe FM4. Slack Hippie in the mix. gute Musik. Das ist why I listen to FM4, La Boom Deluxe. Genau, das ist DJ Slack Hippie für euch in the Mix. In Kürze, etwa 15 Minuten, gibt es für euch den Terminkalender für Clubheads. Also schön dranbleiben. Thank you. Thank you. Nun vom ruhigen Stretchen zurück zum flotten Aufwärmen. Zum Abschluss der Aufwärmphase nochmal Stretchen. Nach dem Aufwärmen und Stretchen geht es im folgenden Trainingsblock vorwiegend um Übungen, die das Herz-Kreislauf-System belasten und so unsere Ausdauer verbessern. Auf die Plätze, fertig. Laboom Deluxe. Ja, wir sind da, los geht's, oder? Okay, wir haben jetzt natürlich die Termine für euch. By the way, die Silvesterparty in Bergheim hat ja in Berlin, hat ja, glaube ich, gestern erst geendet. Ja, ne? Angeblich. Was ist also, heute Freitag? Heute Freitag. Also ich glaube, wir schon ziemlich lange es Party. Ist, es ist echt lange, 4 Tage. Aber warum nicht einmal zum Neujahrswechsel? Und trotzdem gehen die Partys weiter, auch jetzt am Wochenende. Obwohl wir alle noch den Kater haben von Silvester. Ach was. Wer hat turnscheinend, oder? Ich bin fit wie ein Turnschuh. Und auf geht's, oder? Ja, schauen wir doch heute mal, wo es losgeht. Und zwar gibt's einen Oldschool-Techno-Rave quasi bis 1994. Und zwar in der Hauptstadt in Wien, im Fluck unten. Das Ganze nennt sich Loop 2019. Es sind DJs, die ausschließlich auf Vinyl spielen werden. Und zwar Pure von Ilsa Gold ist dabei, Glow, Tina 303, wir kennen sie alle. Dann Lodik, ein ehemaliger Laboom-Resident aus deiner Zeit noch, oder Sebastian? Ja, allerdings, ja. Und der Slack-Hippie ist da sonst auch, glaube ich, immer wieder mal dabei. Zumindest war es manchmal auch. Ab und an, ja. Schauen auf jeden Fall die ganze Posse, die kennen sich ja alle von damals noch. Eine super Party findet jedes Jahr statt, das Loop, schon seit Jahrzehnten. Jahrzehnten, ja, 1994 mein Geburtsjahr auf jeden Fall. Also eine gute Sache für alle, die dort hinschauen möchten und im Flug sind, die können dann auch gleich nach oben schauen und sich von den 90ern in die 80er begeben. Dort ist Your 80s Workout, Ed Flug eben upstairs mit DJ Wildboy. Das heißt 80s Musik drauf und drunter, egal ob aus den UK, Germany, Italian Boot oder wo auch immer her. Und es gibt natürlich dann auch noch die Infamous Workout Videos auf dem Display, damit dazu schön getanzt werden kann. Und wer dorthin möchte, der kann sich bei uns melden. Gästelistenplätze habe ich gecheckt. Am besten über WhatsApp die Nummer 0664 828 und 4x4 aufschreiben und unbedingt bitte dazu sagen, wohin ihr wollt, denn es kommen noch ein paar mehr Events dazu. Kurze Frage, sind die Gästelistenplätze nachher für beide, für oben und unten? Nur für oben. Nur für oben, okay. Aber wir können das eigentlich schon noch machen. Wenn es jemand gibt, der unbedingt hin will, könnte ich mich zerreißen. Also das unten ist auf jeden Fall das Highlight des Tages, wenn man nicht ins Flex gehen sollte. Dort ist nämlich Fiction. Fiction ist ein neues Format, um große Namen aus der weltweiten Clubszene einzuladen. Na gut, diesmal heißen sie Fiction, die Partys. Live spielt, glaube ich, Gudrun von Luxemburg. Genau. Super, super, super Act. Und vor allem mein Lieblingsact für diesen Abend ist Joyless. Das sind Dave Tarida von Sativa Records und natürlich auf ganz vielen anderen Labels auch released. Toller Sound, back-to-back mit seinem Buddy Lars Sandberg, also known als Funk the Void, also genau, better so known als Funk the Void. Ja, Joyless und Gudrun von Luxemburg. Unterstützt werden sie von Sedge und von Planet Dust. Im Café spielen Douglas Greed, super. Thomas Grün und Maximilian Grün, genau, liebe Grüße Grün an euch. Boys sind vertreten. Grün sind alle meine Kleider. Das Nein, passt bei mir ist er rosa. Du weißt das. Aber es gibt leider keine DJs, die irgendwie Maximilian Rosa heißen. Aber wäre cool. Na, einen Maler gibt es da. Einen Maler, der Rosa heißt, das stimmt. Fakt ist, die Fiction-Reihe im Flex will mit Live-Acts quasi punkten und aus der Clubszene. Das heißt, sie werden immer große Gäste einladen, die live spielen. Eben heute Gudrun von Luxemburg. Wer dorthin will, ich habe 2x2 Gästelistenplätze zu vergeben. Nochmal die WhatsApp-Nummer 0664 828 und 4x4. Ich bin eh schon dann dabei, das alles zu beantworten. Na gut, wir gehen nach Graz, würde ich sagen, oder? Da gibt es den Bunker. Und dort spielen, wer spielt denn dort? Kevin Davis präsentiert Bill Boni. Bill Boni ist ein Tech-House-Techno-DJ von Funken Deep Records aus Slowenien. Kevin Davis ist von Techno macht 10 Clockwork und Technogramm, also ein Local-DJ und es wird einfach Techno spielen. Tech-House auch mit Philip Morris und Flo Zetz und das Ganze eben im Bunker in Graz heute. Und auch dafür für die Grazerinnen und Grazer, es gibt Tickets, meldet euch bei mir, bei in uns. In Linz, im Club Spielplatz, ein Schneeverteiler, der Eva Teiler Winter Bash mit Fantix von Critical Vion Pala vom Vollkontakt, Heatsy, Dashwood Back to Back mit Contract, David Krieger, Second Section, Trust in Tech und Stüfeli. Der Stüfi und der Trust in Tech sind ja auch Freunde von mir von Frieden und Liebe, die Drum and Bass Veranstaltungen und Techno Veranstaltungen noch machen. Die sollen doch auch mal ein Set geben. Die waren sogar schon zu Gast hier bei meinem Clubkultur Talk, bei meinem ersten. Hast du nicht zugehört, Sebastian? Es tut mir furchtbar auf die Finger gibt es jetzt so. Aber ich werde es nachholen. Ja, der Trust in Tech ist aber leider auch krank und liegt mit irgendwie Nierenproblemen im Bett. Ja, gute Besserung an dieser Seite. Auf wen ich mich auf jeden Fall freuen würde, wenn ich jetzt in Linz wäre, wäre der David Krieger von 4D20, der ja auch immer wieder für den Gerald van der Hin vom Meat Market und so auflegt. Der macht super guten Techno und heute gibt es eine Mischung aus Drum and Bass, Techno, Jungle and more. Und das Ganze wird für einen guten Zweck veranstaltet. Das heißt, die ganzen Erlöse werden gespendet. Also Linzerinnen und Linzer, dorthin würde ich sagen. Wir gehen zu unseren Nachbarn nach Deutschland, Bayern, München. Am Stachus heißt das Ganze. Gratis Rave am Stachus. In der Schwanenstaler Straße 2. Ein Gratis Rave, wie gesagt, und zwar mit regionalen Helden. Das sind Endeffekt, Mavalu, Knsti, der Krachmacher, DBFM, Steffo, Captain Galu, Nightstyler Crew und Space Encounter im Stachus. Genau, der es Gratis ist Rave. Der Gratis Rave, der Tech House und Techno bietet und dann eben auch noch auf der anderen Seite Minimal und Proggy. Also alles vertreten in München. Genau, und jetzt machen wir mal eine kurze Pause. Zum Atmen, oder? Hauptsache der Hund ist gesund. FM4, La Boom Deluxe. Schöner Track, Slack Hippie in the Mix, wirklich feiner Sound. Seine Tracklist findet ihr nachher natürlich online auf fm4orf.at. Aber jetzt geht's mal weiter mit unseren Terminen, oder? Samstag, das wäre morgen. Morgen früh gibt's für alle, die im Wien zu Hause sind und weiter wollen, eine Afterhour im Hard Club, die jetzt regelmäßig stattfindet und ganz gut geht. Im ehemaligen Lutz Club nennt sich das, jetzt Hard Club. Da ist die Zirka After Hour und diesmal sind Din an den Decks, Luca Cantalecho, der übrigens Geburtstag hat, Happy Birthday an dieser Stelle, und auch der Maximilian Grün, der anscheinend weiterzieht aus dem Flex direkt in den Hard Club. Morgen 6 bis circa 11. In Wien in der Arena gibt's aber erst morgen Abend auch eine Party, nämlich auch sondern Drum and Bass gibt's am großen Floor in der großen Halle. Die Party ist eine Mainframe Recordings Party und Black Sun Empire ist auch dabei und eine Blackout Night ist es in der Monster Edition. Holy Mighty! Also Black Sun Empire werden spielen, Follix, Neon Lights, Disaster, Tactics, Tenshu und Breakpit, Mr. Multiplex und MC Bomberman werden auch dabei. dabei sein. Es gibt auch Dubstep und den Rhythm Floor, gehostet von den Shenron. Ein Special Guest gibt's auch, und zwar Skint Disco von Encrypted Audio und Prime Audio und Days Plates. Das ganze Mayframe Recordings feiert in der Wiener Arena. Mit einem dritten Floor, und zwar Hip-Hop für alle, die dann ein bisschen weniger ausgelassen tanzen wollen. Und alle, die dorthin wollen, dieses Mega-Event ist gar nicht so günstig, habe ich gesehen. Aber 2x2 Gästenlistenplätze gibt's. Schnell sein, würde ich sagen. Schnell sein. Schnell schreien. Schnell, ja. Schnell im Schnee. Also, Wien in der Prater-Sauna morgen. Faith, Heiligen Drei Könige Special mit Marcossa und Megablast von Lovelight Recordings. Black Triangle und Faith. Im Bunker gibt es Bambalan und Avir und Astel. Und die Kommune 687, was auch immer das für eine Kommune sein mag. Eine super Kommune, die macht auch ein paar Veranstaltungen mittlerweile schon. Wirklich? In mehreren Clubs und Afterhours, die auch sehr musikaffin sind und rave-affin sind und die man jetzt immer öfters auf dem Line-Up sieht. Ich habe sie auch in der Silvesternacht irgendwo gesehen. Ja. Cool, cool. Ja. Bitte organisier doch auch Sets von denen. Aber was heißt denn diese 687 da hinten, dieser Zahlencode? Das ist ja immer so gern, so wie bei GSG 6, war ja Goldschmiedgasse 6. Oh. Who knows, was 687 bei der Kommune ist? I don't know. Auf jeden Fall gibt es auch eine Party im Wiener Celeste. More Italo Disco, das sage ich auch. Und zwar diesmal mit Yes Please, cool. Das ist super. Yes Please ist, glaube ich, eine Partyreihe eben von Felix the House Red und gemeinsam mit... steht gar nicht dabei. Die Veranstaltungsreihe ist neu. Aha, die fängt morgen zum ersten Mal an, eben im Celeste, und heißt More Italo Disco Yes Please. Also bitte mehr davon, weil es anscheinend zu wenig davon gibt. Unser lieber Kollege Christian Davidek wird auch auflegen und hat in seiner letzten Sendung vom Samstag da ein bisschen Musikerziehung in Richtung Italo Disco gegeben. Das heißt, alle online gehen auf unseren Player FM4FAT und euch das anhören, und dann könnt ihr auch mehr erfahren, was die Party noch macht. Ansonsten ist eben Felix der Hausred noch dabei, Paul Rahl und Manuel Dolp, DJ Pferd und West, Stefano S. und Shampoos Ghost. Jetzt weiß ich auch, Yes Please war eine Partyreihe, die in Innsbruck angefangen hat, im Project. Ich glaube auch, dieser DJ Pferd hat sich vorher anders genannt. Tja, was sich nicht so alles tut. Auf jeden Fall ein lustiger Name. Warum nicht, warum nicht DJ Esel? Na, ich find, na, oder DJ Alpaka. Alpaka. DJ Alpen, das wäre dann aber eher DJ so die Klo-Abteilung. Ne? Und die Pferd ist Pferd so heißt du so galoppieren, und galoppieren passt ziemlich gut zu Italo-Disco, muss ich sagen. Ja, stimmt. Ja? Und Pferde ist im Wilden Western mit dem Pferd reiten nach Italien, vom Wilden Westen oder so. Genau, ja. Genau, mit Bud Spencer und mit Terence Hill. Genau. Also, wir machen weiter. Wo sind wir? Ich habe die gerne Zettelwirtschaft. Ich mache einfach weiter. Okay. In Graz, in der Graslerei, gibt es eine Liquid Session, und zwar die Nummer 5 morgen. Das ist Drum and Bass für alle mit Critical G. Es ist eine Fresh Recordings Veranstaltung, quasi ein Hosting. Somit ist eben auch dabei White Locusts, Frank Lemmer und die Jesus und Sky Fate. Ja, Drum and Bass in der Graslerei in Graz. In der Wiener Neustadt. Das ist die Stadt, von der euch letztens jemand hat gesagt, wart, Wiener Neustadt hat auf jeden Fall mehr Flair als Dubai. Als ne? Dubai? Ja. Wow. Lass Dubai mal, muss ziemlich lame sein. Also, ja, na komm. Da gibt es nämlich, Wiener Neustadt tut ja was dafür. Nein, Wiener Neustadt nicht ist super. Ist. Das ist nämlich der Subclub. Der ist und wirklich der ist, super. Der ist wirklich cool, und da fährt nämlich der Bass durch. Im Boogieland, in der Boogieland Edition. Es gibt Hip-Hop, Dancehall und Drum and Bass. Und das Beste ist, die Veranstaltung ist frei. Das heißt, jeder, der irgendwie in Niederösterreich zu Hause ist und sich eine gute Anlage geben möchte mit geiler Musik, der kann dort eben hingehen und nichts zahlen. Und zwar mit der Soundtank Crew, mit Infiltrate Crew und mit White Mammut Sound. Wer davon was weiß, immer gerne durchklingeln oder mir sagen, Hashtag FM4 Zuckerkette, ich warte immer noch auf eure Posts und eure EP-Releases und Veranstaltungen. Okay, morgen gibt es in Graz in der Postgarage eine Audiotherapie. Front Row Locos, aha, die Verrückten an der ersten Reihe. Genau. Mischkonsum von Audiotherapie im Martin Freudentanz, Dino de Maes, Blockoland. Blockoland? Aha. Blockoland ist ein super DJ aus Graz. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Der macht auch Eigenproduktionen, ist so im Techno-Tech-House-Bereich und hat ein bisschen was von so Tetris und so Sachen. Das hört sich alles so spannend an, was du erzählst. Ich bin echt gespannt. Wir können alle gespannt sein, was Nadine, die Zuckerkettenfrau, uns dieses Jahr alles an DJ-Sets und super Gästen irgendwie checken wird. Wer zahlt mir das? Natürlich gerne, ich bemühe mich. Na gut, also Blockoland, Melodic Soul, DJ Pete Van Weed und Plus und Plus und Beefke 3000, super. Bei der Audiotherapie in der Grazer Postgarage. Mhm. Da gibt es ja am zweiten Floor auch noch was. Genau, Graz Postgarage ist ja immer aufgeteilt auf zwei Floors. Auf der anderen Seite heißt Fuck the Population, finde ich ziemlich hart, heißt aber auch so, weil es die härteste Hip-Hop-Party des Landes ist und die ist zurück. Und an den Turntables wird DJ Sway sein, der mal aus Wien rüberreist nach Graz und live wird sowas 45 aus Graz spielen. Ich finde es lustig, dass sie auch schreiben, die Eskalation wird natürlich auf Video festgehalten und zu einem fetten Aftermovie verpackt. Also passt's auf, wie ihr euch gebt auf der Party in Graz mit Hip-Hop. Jo, Salzburg, die Kantine in Salzburg. Mhm. Da gibt es wieder Partys, die... Oh, okay. Zwei Jahre feiern sie jetzt. Techno Edition mit Fernanda Martins aus Brasilien und Kerstin Eden aus Deutschland von Abstract und Naked Lunch. Und Ground Support gibt es von Miss Scandal und Nicole Lopez. Das heißt, für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben, es ist eine Ladies Stage. Es sind nur Frauen am Werk. Und es gibt auch den Boys Club. Genau. Mit Philectro, Daniel Primes und Ari. Gute Sache. Wir schauen jetzt in den Westen endlich. Es war nicht so viel los, aber ich habe was gefunden, was im PMK geht morgen in Innsbruck, und zwar die Dreikönigs-Schererei 2019. Es sind zwei Floors und man freut sich auf das ultimative Gänsehaut-Feeling mit illustren Musikantinnen. Und zwar Alex Schers, Rev Rumble, Daddy Down und Christoph Hinterhuber werden für den Sound sorgen. Und zwar Support für den Techno aus dem Underground und Schwarzfunk, Night Service, Afrothor sind auch dabei und many more. Jo, in Innsbruck im Club Kubik gibt es ein Stellwerk mit Mario Feinstaub von DSR Digital und Flying Beats und das Warm-Up macht der Ed Royal. Ja, und wenn noch jemand etwas braucht, Mittwoch, 9.1. im Celeste gibt es wieder eine FM4 Swound Sound Recording Session, diesmal mit Makossa und Sugar Bee und Max Scheiber. Und genauso ist auch Nash Nevelson und Ali Rissa Firatz dabei. Und das müsste ja reichen jetzt fürs Wochenende nach Weihnachten und Silvester. Das reicht absolut. Und wem das alles zu schnell war und sich das nochmal anhören möchte, geht einfach auf unsere Website. Da gibt es den Player. Da gibt es die ganze Sendung, alle DJ-Sets. 7 Tage lang. Yeah! Zurück zu DJ Slack Hippie. In progress is La Boom Deluxe on FM4 nationwide, all over Austria. Enjoy! I'm gonna go get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a

Kommt's noch, gibt's noch einen Track von DJ Slack Hippie und dann ist unser erster Star of the Show am Mikrofon und in the Mix. Und zwar wird das sein DJ Housewine. Den Rest der Nacht gibt's auch haufenweise gute, gute Musik, nämlich Choice Moonies and Friends featuring DJ Schwab und Globalize Yourself Stereo Mix Show, eine Premiere auf La Boom Deluxe, aus Südafrika zusammengestellt von DJ Xi. Und außerdem auch noch ein weiterer Live-Gast, das wäre dann etwa um 23 Uhr, DJ Ezra. Nachlesen könnt ihr das alles auf fm4orf.at. Everybody's true. Everybody's watching out for a brand new love. Everybody's watching out. Everybody's watching out for a brand new love. Everybody's true. Everybody's watching out for a brand new love. Everybody.